Achtzehntens. Kommt es vor, dass Sie sich in Ihrer Haut unwohl fühlen, wenn die herrschenden Verhältnisse Sie dazu zwingen, eine Rolle zu spielen? Wenn ja, haben Sie begriffen? A. Dass es nur die totale Lust gibt, zu werden, was man ist, sich als Mensch von Wünschen und Leidenschaften zu verwirklichen. Die sozialen Verhältnisse dagegen, die als Schauspiel, als Spektakel des täglichen Lebens organisiert sind, zwingen jeden dazu, sich im Schein darzustellen, sich unecht zu verhalten. Sie fordern zur Identifikation mit Bildern, mit Rollen auf. B. Dass die Rollen das verfälschte, gelebte Elend sind, das das wirklich gelebte Elend kompensiert. Alle Rollen, die Chefs, die des Untergebenen, des Familienvaters, der Hausfrau, des folgsamen oder rebellischen Kindes, des Radikalen, des Konformisten, des Ideologen, des Verführers, des angesehenen Mannes, des Theoretikers, des Aktivisten, des Schulmeisters, des Gebildeten, gehören demselben Gesetz der Akkumulation und Reproduktion von Bildern in der spektakulären Organisation der Ware und zugleich verschleiern und erhalten sie die wirkliche Ohnmacht der Individuen, ihr tägliches Leben wirklich zu verändern, es mit Leidenschaft zu füllen, es als Gesamtheit harmonisierter Leidenschaften zu leben. C. Dass die Ablehnung der Rollen die Ablehnung der herrschenden Bedingungen verlangt. Man soll dabei nicht vergessen, dass die Rolle auch als Schutz dienen kann. Hinter der Rolle des guten Arbeiters zum Beispiel können sich Sabotage und Entwendung verbergen. D. Dass es nicht darum geht, andere Rollen zu spielen, sondern das System zu vernichten, das einen dazu zwingt, sich darzustellen. Der revolutionäre Kampf ist der Kampf für das echt gelebte Leben. Und bewusst oder unbewusst kämpfen Sie bereits für das Recht auf Echtheit, für das Ende der aufgezwungenen Verstellungen und Lügen, für das Recht, die Eigentümlichkeiten eines jeden anzuerkennen, ohne ihn zu be- oder verurteilen, seinen Wünschen und Leidenschaften, wie einzigartig sie auch sein mögen, freien Lauf zu lassen. Sie kämpfen für eine Gesellschaft, in der die Wahrheit in jedem Augenblick praktisch ist. 19. Empfinden Sie ein instinktives Misstrauen gegen alles, was intellektuell ist und zu Intellektualisierung zwingt? Wenn ja, haben Sie begriffen? A. Dass die intellektuelle Funktion zusammen mit der manuellen Funktion das Ergebnis der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist. Die intellektuelle Funktion ist die des Herrn, die manuelle ist die des Sklaven. Beide sind gleichermaßen verachtenswert und wir werden beide abschaffen, indem wir die Arbeitsteilung und die Arbeit abschaffen. B. Dass die Kultur im Kampf der revolutionären Bourgeoisie gegen die feudale Klasse und den religiösen Geist eine Waffe partieller Befreiung war, eine Waffe der Entmystifizierung. Als die Bourgeoisie ihrerseits eine herrschende Klasse wurde, hat die Kultur noch eine Zeit lang ihre revolutionäre Form behalten. Intellektuelle wie Fourier, Marx, Bakunin haben aus den in den Streiks und Aufständen zum Ausdruck gekommenen proletarischen Forderungen eine radikale Theorie entwickelt, die schnell zur Liquidierung der Bourgeoisie hätte führen können, wenn sie in das Bewusstsein und die Praxis der Arbeiter eingegangen wäre. C. Dass dagegen die spezialisierten Denker des Proletariats, Arbeiterintellektuelle und intellektuelle Arbeiter, die sich zu den Volkstribunen, zu Führern der Arbeiterklasse aufspielten, aus der radikalen Theorie eine Ideologie gemacht haben, eine Lüge, Ideen im Dienst der Herrschenden. Der Sozialismus und die verschiedenen Abarten des Jakobinismus, Blankismus, Bolschewismus waren die Bewegungen, die die bürokratische Diktatur über das Proletariat ankündigte, die dann mit den Arbeiterparteien, den Gewerkschaften und linksradikalen Organisationen in Erscheinung trat. D. Dass die Intellektuellen die Reservearmee der Bürokratie sind, ganz gleich, ob es sich um Arbeiterintellektuelle oder um intellektuelle Arbeiter handelt. E. Dass die Kultur heute die Form intellektueller Integration in das Spektakel ist, das Gütezeichen, das alle Waren verkauft, die Initiation in die verkehrte Welt der Ware. Die Kultur eignet sich unter dem Vorwand der Notwendigkeit der Bildung, das Bedürfnis nach praktischem Wissen an und verwandelt es in getrennte Kenntnisse. So zwingt sie zur Erzeugung eines Mehrwerts durch abstraktes Wissen, zur Kompensierung des täglichen Überlebens, zum Aufstieg in die Bürokratie der Spezialisten. Da sie ein Wissen ist, das ungebraucht bleiben soll, dient sie letzten Endes immer dem spektakulären Warensystem. F. Dass insbesondere das angebliche ökonomische Wissen eine bürokratisch-bürgerliche Mystifizierung ist. Es hat überhaupt nur in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung Bedeutung und selbst da ist es höchst fragwürdig. Sobald diese Ordnung abgeschafft ist, ist jeder Arbeiter weitaus besser in der Lage, eine neue Produktion zu organisieren, als der klügste aller Wirtschaftswissenschaftler. Die Arbeiter von Lipp haben, auch ohne über einen Reformismus hinauszugehen, zumindest bewiesen, dass sie zur Weiterführung des Betriebs fähig waren und auf das Führungspersonal verzichten konnten. G. Dass die Ablehnung der Intellektualisierung nur innerhalb des Kampfes für die Liquidierung der Arbeitsteilung der Hierarchie und des Staates Sinn hat. H. Dass die Arbeiterintellektuellen Arschlöcher und Halunken sind. Als Intellektuelle akzeptieren sie, verschämt oder auch nicht, die Beibehaltung einer Führungsrolle. In der Rolle und der Funktion eines Arbeiters betreiben sie weiterhin den Schwindel der Rolle und erhalten eine sklavische Funktion, die kein Arbeiter mehr will. Da sie sich für die Fabrikarbeit entscheiden, während die Arbeiter dazu gezwungen sind und nur auf den Moment warten, wo sie sich endgültig von ihr befreien können, sind sie lächerlich und konterrevolutionär. Denn die Aufforderung zum Opfer ist immer konterrevolutionär. I. Dass die Arbeiter, die stolz darauf sind, Arbeiter zu sein, knechtische Arschlöcher sind. Die intellektuellen Arbeiter sind genau solche Schweine wie irgendein Führungskandidat, der auf die knechtische Haltung der guten Arbeiter setzt. J. Dass die radikale Theorie, die aus dem Emanzipationskampf des Proletariats entstanden ist, jetzt in ihrer klarsten wie einfachsten Form zu denen gehört, die in der Lage sind, sie zu praktizieren. Den revolutionären Arbeitern, das heißt all den Proletariern, die für das Ende des Proletariats und der Klassengesellschaft kämpfen. Sie gehört all denen, die die Schlacht für die generalisierte Selbstverwaltung aufnehmen, für die Gesellschaft von Herren ohne Sklaven. Sie kämpfen also bereits für eine Gesellschaft, die sich so organisiert, dass die Trennungen verschwinden, dass die Vielfalt in der Einheit des revolutionären Projektes zunimmt, dass die Gesamtheit der in der Kultur eingefangenen Kenntnisse der Praxis der Bereicherung des täglichen Lebens zurückgegeben wird. Dass das Wissen dort ist, wo das Vergnügen herrscht, dass Vernunft und Leidenschaften untrennbar sind, dass die bis zur äußersten Konsequenz getriebene Aufhebung der Arbeitsteilung wirklich die Bedingung sozialer Harmonisierung schafft. 20. Empfinden Sie die gleiche Verachtung für diejenigen, die die Politik machen, wie für diejenigen, die sie nicht machen, aber die anderen sie für sie machen lassen? Wenn ja, haben Sie begriffen? A. Dass es zum guten Ton gehört, die Politiker als Clowns des ideologischen Spektakels anzusehen. Dadurch kann man sie verachten und dennoch weiterhin für sie stimmen. Niemand kann ihnen völlig entkommen, denn niemand kann völlig der spektakulären Organisation der alten Welt entkommen. B. Dass die Politik immer die Staatsräson ist. Um mit ihr Schluss zu machen, muss man mit dem System der spektakulären Ware Schluss machen und mit ihren Schutzsystemen, dem Staat. C. Dass es einen revolutionären Parlamentarismus genauso wenig gibt, wie es einen revolutionären Staat gibt oder geben kann. Zwischen den parlamentarischen und den diktatorischen Ordnungen gibt es nur den Unterschied, der zwischen der Macht der Lüge und der Wahrheit des Terrors liegt. D. Dass die Politik wie jede Ideologie, wie jede getrennte Tätigkeit die radikalen Forderungen integriert, um sie zu zerstückeln und in ihr Gegenteil zu verkehren. So wird zum Beispiel der Wunsch, das Leben zu ändern, unter den Händen von Parteien und Gewerkschaften zu einer Lohnforderung, zu einer Forderung nach Freizeit und anderen Verbesserungen des Überlebens, die das Unbehagen nur noch vergrößern, indem sie es momentan etwas erträglicher machen. E. Dass die großen politischen Ideologen, Nationalismus, Sozialismus, Kommunismus, ihre Anziehungskraft in dem Maße verloren haben, wie die von dem wahren Imperialismus auferzwungenen Verhaltensweisen eine Unzahl von Ideologien für jedermann geschaffen haben. Diese ideologischen Brocken, Ideen bezüglich der Umweltverschmutzung, der Kunst, des Komforts, der Erziehung, der Abtreibung, der Waschbären, politisieren sich ihrerseits in der Form grober Blöcke des Rechts- oder Linksradikalismus. Doch das ist nur eine Methode, um jeden von dem einzigen fernzuhalten, was ihm wirklich an Herzen liegt, sein eigenes tägliches Leben zu ändern, im Sinne ständiger Bereicherung und erregender Abenteuer. F. Dass es niemanden gibt, der nicht für sich selbst kämpft, und dem es nicht meistens so geht, dass er sich selbst bekämpft. Die politische Aktion ist einer der Hauptgründe für die Verkehrung des erstrebten Resultats. Nur der an allem, von allen geführte Kampf für die Selbstverwaltung entspricht dem wirklichen Wunsch eines jeden Individuums. Deshalb ist dieser Kampf weder politisch noch unpolitisch, sondern sozial und total. Und bewusst oder unbewusst kämpfen Sie bereits für eine Gesellschaft, in der die Entscheidung bei allen liegt, in der die Unterschiede zwischen den Individuen und Gruppen nicht zur gegenseitigen Zerstörung, sondern zur wechselseitigen Verstärkung im Vorteil aller benutzt werden. Der in der Politik eingeschlossene und abgetötete Teil des Spielerischen muss sich im Spiel der Beziehungen zwischen Individuen und verwandten Gruppen durch ausgeglichene und harmonisierte Verbindung von Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten befreien. 21. Haben Sie schon lange Ihren Gewerkschaftsausweis zerrissen? Wenn ja, haben Sie begriffen? A. Dass es falsch ist, sich von den Gewerkschaften verraten zu fühlen. Sie bilden eine von den Arbeitern getrennte Organisation, die zwangsläufig eine bürokratische Macht wird, die sich gegen die Arbeiter richtet und dabei, gleichwohl die spektakuläre Schau ihrer Verteidigung organisiert. B. Dass die für die Verteidigung der unmittelbaren Interessen eines extrem ausgebeuteten Proletariats gegründeten Gewerkschaften mit der Entwicklung des Kapitalismus zu amtlichen Unterhändlern der Arbeitskraft geworden sind. Ihr Ziel ist nicht die Abschaffung, sondern die Verbesserung der Lohnarbeit. Sie sind deshalb die besten Knechte des Kapitalismus, der in privater oder verstaatlichter Gestalt die ganze Welt beherrscht. C. Dass die anarchistische Vorstellung von einem revolutionären Syndikat bereits die bürokratische Integrierung der direkten Macht bedeutet, die die Arbeiter durch die Vereinigung in Räteversammlungen direkt ausüben können. Diese Idee, die aus der Ablehnung des Politischen im Namen des Sozialen entstanden ist, geht in die Falle der Trennung und der Führer, auch wenn sich einige von ihnen nicht als Chefs aufführen wollen. D. Dass die Gewerkschaften die parastaatliche Bürokratie sind, die die Herrschaft der bürgerlichen Klasse über das Proletariat vervollständigt und vervollkommnet. Sie kämpfen also bereits bei jedem wilden Streik für die direkte Ausübung der Macht durch alle gegen jede Form der Vertretung, Repräsentation, die eine Trennung bedeutet. Wir wollen keine Gewerkschaftsdelegierten mehr, sondern Versammlungen, in denen die Entscheidungen von allen getroffen werden und zugunsten aller durchgeführt werden. Statt darüber zu diskutieren, ob die Arbeit wieder aufgenommen werden soll oder nicht, wollen wir über den Gebrauch der Fabriken und unseres eigenen Lebens entscheiden. Und wir wollen unseren Willen in die Praxis umsetzen, indem wir einen Rat wählen, dessen Mitglieder jederzeit absetzbar sind und dem die Durchführung der von der Versammlung getroffenen Entscheidung übertragen wird. I'm Drip Cuts, Space Boat, Joe Meek and the Blue Man, eine Aufnahme aus dem Jahr 1960, wie ihr wahrscheinlich alle wusstet.